Also unser Thema heute, der von den G7 und IWF beschlossene Schuldenerlass für Staaten der Dritten Welt, die sogenannten HIPC-Staaten, High Indebted Poor Countries, und das Millenniumsziel, das die UNO beschlossen hat. Das Millenniumsziel heißt Kampf gegen die Armut, und dann haben es gleich hinten dran gehängt und Korruption. Als die G8, also früher G7, jetzt G8 mit den Russen dabei, sich im Sommer in Glasgow getroffen haben, gab es nicht nur eine Menge Demos, jetzt sollen sie endlich mal mit ihren Zusagen ernst machen und der Dritten Welt ein wenig helfen. Es hat sogar einen riesen Tamtam gegeben mit diesen Live-Aid-Konzerten, wo also namhafte Popkünstler in die Bütt gestiegen sind und dafür gesungen haben, dass jetzt endlich diese Staaten ihre Schulden erlassen werden, weil sie so furchtbar viel für die Menschen in diesen Staaten übrig haben. Der Geldof, der Initiator von diesen Live-Aid-Konzernen, hat noch dazu gesagt, der Schuldenerlass, der jetzt beschlossen werden soll auf diesem G8-Gipfel, wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, um die Armut der Menschen in der Dritten Welt zu bekämpfen. Oder, als der Beschluss dann raus war, am Brandenburger Tor in dem Deutschland-Finden-Konzert, der Ausruf, endlich Hilfe für die Menschen. Da muss man schon mal die Frage stellen, ist das wirklich so? Da sind meines Erachtens erhebliche Zweifel angebracht. Der erste Zweifel bezieht sich auf die humanistischen Motive bei diesem Schuldenerlass. Was passiert da eigentlich? Von Seiten der Kreditgeber, das sind namentlich diese Staaten, die als G80 regelmäßig treffen. Das sind die, die eigentlich im Wesentlichen die Herrschaft über den Weltkredit haben, über den Weltkreditmarkt, die maßgeblichen Kapitalhalter in Weltbank und IWF sind, die deswegen auch das Sagen in diesen internationalen Bankinstituten haben. Diese Kreditgeber streichen Schulden, für die ihr Urteil feststeht. Das Geld sehen wir ohnehin nie mehr wieder. Die Einwohner dieser Länder, weil ja der Ausruf kam, endlich Hilfe für die Menschen, die Einwohner dieser Länder haben ja gar keine Schulden. Die sind nämlich viel zu arm, um überhaupt von irgendjemandem einen Kredit zu kriegen. Der Kreditnehmer, die Staaten der Dritten Welt, denen werden teilweise Schulden erlassen. Zweitens, von wegen Armutsbekämpfung, auch Zweifel angebracht. Was da passiert, jetzt als Schuldenstreichung, ist das Ergebnis von circa 50 Jahren Entwicklungshilfe und nicht Ausgangspunkt einer solchen. In Bezug auf die angeprangerten Missstände, das kriegt man ja laufend vorgeführt, wie viele Hungertode gibt es da jedes Jahr, was da an Verrecken da hinsiechen und sterben, alles mal immer wieder über das Fernsehen kolportiert wird. Mangel an Lebensmitteln kann es wohl nicht sein. Da rechnet die WHO auf der einen Seite vor, dass es ungefähr 10 Millionen Hungertode pro Jahr gibt. Und sie rechnet gleichzeitig vor, dass die Lebensmittelproduktion auf der Welt heutzutage in der Lage wäre, 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das sind ungefähr doppelt so viel, wie es gibt. Bei den G8-Staaten selber, Wille zu helfen, Armut zu bekämpfen, auch da müssten jedem gleich mal Zweifel kommen. Und sei es bloß darüber, dass einer, der hierzulande mit Programmen wie Agenda 2010, Auflegen von Hartz IV und Ähnlichem, immer wieder verkündet, dass die Armut für den Staatshaushalt viel zu teuer ist, der soll sich ausgerechnet dazu begeistern, Neger zu füttern. Ein seltsamer Glaube. Also klären wir mal auf. Worauf zielt dieser Schuldenerlass und dieses Millenniumsziel Armutsbekämpfung eigentlich wirklich? Und als Zusatz, weil das hat die UNO in ihrem Beschluss Kampf gegen Armut und Korruption ja gleich angehängt, warum ist die Diagnose Korruption in Bezug auf die Dritte Welt dermaßen beliebt? Um das zu klären, will ich erstmal ein paar Argumente dazu bringen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es jetzt, im Moment sind es glaube ich 28, zukünftig soll es 48 werden, 28 Länder bzw. 48 Länder gibt, die den Status High Indebted Poor Countries kriegen, also hochverschuldete arme Länder. Diese Klassifizierung wurde vor 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, in Monterey, das war 2000, glaube ich, beschlossen, dass es Staaten gibt, die sind nicht mehr in der Lage, die Schulden zu bedienen. Und es wurde in Aussicht gestellt, dass bei denen Schulden gestrichen werden können, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Die Kriterien haben mit den Zuständen im Land nichts zu tun, da haben sich die Kreditgeber darauf geeinigt, wie weit sie eigentlich gehen wollen beim Schuldenstreichen, wer welche Lasten zu tragen hat, und als Ergebnis dieses Streites kamen solche Kriterien zustande. Es können Länder Schulden gestrichen werden, wenn sie erstens Zinsen in einer Höhe zu zahlen haben, die höher liegen als 150% des gesamten Exporterlöses oder höher liegen als 250% des gesamten Staatseinkommens. Dazu müssen Sie aber noch eine Zusatzbedingung erfüllen, das ist das pur in Ihrem Titel. Sie müssen auch ansonsten noch ziemlich bettelarm sein. Dafür haben Sie auch relativ willkürlich festgelegt, ein Bruttosozialprodukt, etwas, was es in solchen Ländern eigentlich sowieso der Sache noch nicht gibt, aber ein nachgerechnetes Bruttosozialprodukt von weniger als 900 Dollar pro Kopf. Aber auch das reicht noch nicht. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, müssen sich die Länder noch mindestens 3 Jahre lang darin qualifizieren, dass sie in allen möglichen Kriterien, die man ansonsten von IWF-Auflagen her kennt, sich für dieses Programm qualifizieren. Und die sind schon lustig. Da ist der erste Punkt, Streichung all der Aktionen, die früher mal so als Abklatsch gewisser Sozialstaatsmaßnahmen galten, was man bei einzelnen Ländern mal zwischendurch zur Kenntnis nehmen konnte in den 80er Jahren, wo die gesagt haben, staatlich subventionierte Brotpreise sind ein Verstoß gegen die Marktwirtschaft und so weiter. Kostenlose Medikamentenabgaben, die der Staat bezahlt, sind ein Verstoß gegen die Marktwirtschaft. So Sachen müssen gestrichen werden, ist der erste Punkt. Und der letzte Punkt von einem Katalog von insgesamt 12 Punkten ist dann lustigerweise, dass diese Staaten Fortschritte in der Bekämpfung der Armut machen müssen. Außerordentlich lustig. Der Sache nach, sie ist dessen Katalog, um zu kontrollieren, inwieweit die Staaten gegenüber ihren Kontrolleuren nichts anderes an den Tag legen als das absolute Bemühen um Wohlverhalten. Wie sind die Staaten eigentlich in diese Situation gekommen? Nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er Jahre, wurden massenweise Kolonialgebiete in die Unabhängigkeit entlassen. Die ganze Dritte Welt als Staatenwelt wurde eigentlich in dieser Zeit so richtig ins Leben gerufen. Beim ins Leben rufen dieser Staaten haben die ehemaligen Kolonialmächte natürlich auch sofort autochthones Führungspersonal, so hieß das damals tatsächlich, zur Verfügung stellen können. Nämlich Einwohner dieser Kolonien aus den Kreisen, die für die Kolonialen bessere Dienste geliefert haben und über Stipendien oder sonst über schon dort zu erzielende Einkommen in den Heimatländern, in den Kolonialländern studieren konnten. Also für jedes dieser Länder, die sie aufgemacht haben, gab es studierte Einheimische, die dann auch durchaus in der Lage sein sollten und auch waren, Staat zu machen. Was sie in der Regel gemacht haben, dass sie sich für ihren neuen Staat, ihre Ex-Kolonie, ein Programm vorgenommen haben, was aus denen so etwas Ähnliches machen sollte, wie ihre ehemaligen Kolonialländer. Nämlich einen ordentlichen, souveränen Staat, der über eine Wirtschaft verfügt, der nach Maßgabe dessen, was seine Wirtschaft abwirft, was er dort durch an staatlichen Potenzen gewinnt, auf der Welt was zu melden hat und ein anerkanntes Mitglied der Staatengemeinschaft wird. Was sie dazu hatten, war nicht allzu viel. Es hat sich weitgehend beschränkt auf die geschenkte Souveränität von der Kolonialmacht, das Gelände, das Staatsterritorium und bei nicht wenigen, bei sehr vielen sogar, auf diesem Territorium vorfindliche Rohstoffe. Wenn es keine Rohstoffe waren, die man aus der Erde buddeln konnte, war zumindest eine Perspektive über das Gelände gegeben. Nämlich Europa, USA, die industrialisierten Staaten, günstig zu versorgen mit Rohstoffen, die die für ihre kapitalistische Akkumulation brauchen. Das haben die Amerikaner in ihrem Lateinamerika schon ein wenig früher gemacht, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, haben sie auch mit lauter unabhängigen Staaten ein lustiges Regime aufgemacht in der Abhängigkeit zu den USA. Von daher rührt übrigens der schöne Begriff für solche Staaten Bananenstaaten. Da haben sie die Länder Latein- und Mittelamerikas zu Agrarproduktlieferanten und Ähnlichem gemacht, deren ganze Souveränität darin bestand, ja zum Teil einfach bloß United Fruit zu beliefern. United Fruit hat dann auch bestimmt, was dann in den Ländern passiert. Gut, was Ähnliches ist mit Afrika passiert, aber in der Regel ganz ohne, dass man diese Staaten zwingen musste. Weil der Standpunkt, wir machen da einen funktionierenden Staat raus, war verwiesen auf die Mittel, die so ein Staat bei sich selber findet. Also entweder es gibt Rohstoffe oder man produziert agrarische Rohstoffe. Die Strategie also Rohstoffverkauf auf dem Weltmarkt um Devisen. Devisen heißt immer international brauchbares Geld, was aber woanders als Zahlungsmittel funktioniert, zu erlösen. Der kleine Zirkel, in dem sie dabei waren, Produktion und Vermarktung der Rohstoffe setzt Verfügung über Geld voraus, das die Rohstoffe beim Verkauf eigentlich erst bringen sollen. Entweder in Gestalt von Straßen, Infrastruktur, Häfen, Förderanlagen und so weiter, um die Rohstoffe aus dem Boden zu holen, so aufzubereiten, dass sie auf dem Markt verkaufbar werden, oder auch in Gestalt von Maßnahmen auf dem Land, um rentable Plantagen anzulegen und agrarische Rohstoffe zu produzieren. Die Lösung bei diesen Staaten, wie sie den Zirkel durchbrechen, war von Anfang an sehr einfach. Ungefähr so wie ein kapitalistisches Unternehmen seine Nöte mit dem Kapitalmangel nämlich auch behebt. Daimler wartet nämlich auch nicht, bis der Gewinn so hoch ist, dass sie die nächste Rationalisierungsphase durchziehen können, sondern geht zur Bank und sagt, das braucht Kredit. Und der Kredit wird sich schon lohnen, weil damit stellen sie eine Autoproduktion auf die Beine, wo sie ihre Konkurrenz ausstechen, und dann klingelt es in der Kasse sowohl der Bank als auch von Daimler. So was haben die Burschen, die damals angetreten sind, ja schließlich an der Sorbonne oder in London gelernt gehabt. Ganz einfaches Geschäft. Wir brauchen Kredit für die Sicherheit, der Rohstoffreichtum oder der potenzielle Agrarreichtum ihres neuen Souveräns, der ordentlich Gelderlöse verspricht. Die Kredite haben sie auch gekriegt. Gab aber gleich einen weiteren Haken. Was sie da verkauft haben, ist eine etwas schwierige Ware. Die Rohstoffpreise fallen nämlich tendenziell, aber prinzipiell. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil diese ganzen neuen Staaten, die da aufgemacht wurden, Rohstoffe als einzige Einnahmequelle hatten. Es hat ziemlich schnell bei denen den Charakter des Notverkaufs gegeben. Wenn ein Staat gar keine andere Einnahmequelle hat als seinen, naja, Brasilien war es Kaffee, war in den 60er Jahren dauernd das Thema. Kaffeepreiskrise, eine nach der anderen. Ist aber wurscht, das kann auch Kupfer, Nickel sein, andere Rohstoffe. Wenn das die einzige Einnahmequelle des Staates ist, dann ist der Staat auf Erdein gederbt darauf angewiesen, dieses Zeug auf den Markt zu schmeißen. Macht er das nicht, versiegt seine Einnahmequelle. Es geht auch nichts mit Zwischenlagern, weil ständig Bedarf an Geld existiert. Bei leicht verderblichen Waren funktioniert das sowieso nicht. Wenn ständig Bedarf an Zahlungsfähigkeit nach außen existiert, und die existiert schon allemal in Bezug auf die Kredite, die man genommen hat, um den Krempel anzuleiern, dann ist es unmöglich, über lange Frist auf die Einnahmen zum Bedienen dieses Zinses zu verzichten. Für diese Staaten war also in Bezug auf ihre Einnahmequelle Rohstoff wichtig, dass ein Preis erzielt wird nach außen, überhaupt, und nicht die Höhe. Was das heißt, will ich vielleicht dort dran mal verdeutlichen. Beim normalen Unternehmen sieht das anders aus. Wenn Mercedes feststellt, dass zum Beispiel mit dem Verkauf vom Smart kein Geld verdient wird, der wäre nur in der notwendigen Stückzahl bezogen auf die Herstellungskosten zu verkaufen. Wenn man einen Preis nehmen würde, im Verhältnis zur Konkurrenz, der quasi niedriger liegen würde als das, was die Produktion von dem Kistel kostet, dann sagt Daimler-Benz einfach Schluss. Diese Art Produktion wird zugemacht. Geld, was noch reingekommen ist, wird in andere Produktionszweige gesteckt und so weiter. Es werden auch Teile an die Konkurrenz verkauft. Jedenfalls, es wird einfach nichts mehr verkauft und produziert, was nicht einen Preis erzielt, der für den Profit gut ist. Wie sie das dann machen, ist jeweilige Besonderheit. Da überlegen sich die Manager das schon. Eine Zeit lang hieß es Diversifizierung. Man steigt aus Teilen des angestammten Geschäfts aus und geht in ganz neue Branchen. Da machen plötzlich Lebensmittelhändler ein bisschen auf Reisegesellschaft und so fort. Da machen Stahlproduzenten den Übergang zum größten Touristikunternehmer. Wenn das eine Geschäft nicht gut läuft, dann nehmen wir das Kapital, was wir bis dahin dem einen verdient haben, nehmen einen Kredit dazu und gehen ins andere Geschäft, was ordentliche Rendite verspricht. ist zum Beispiel die Preussag, die war der größte deutsche Stahlproduzent und Stahlmarktbediener war, inzwischen das größte Touristikunternehmen Deutschlands. Das ist alles in den Drittweltländern nicht möglich. Deren Einnahmequelle ist das Verscherbeln von diesem Zeug. Was sie als Mittel noch haben, und das haben viele dann sofort versucht auszunutzen, ist auch wieder sehr widersprüchlich. Wenn die Einnahmen vom Verkauf unserer Erdnüsse, unseres Kupfers und so weiter, wenn die Einnahmen sinken, weil der Preis sinkt, dann ist das Einzige, was dem Staat hilft, um seine Einnahmen zu stabilisieren, mehr davon. Wenn ich für die Tonne Erdnuss bisher 4 Dollar gekriegt habe und jetzt nur noch 3, dann muss ich halt um ein Viertel mehr Erdnüsse auf den Markt schmeißen. Das Resultat davon ist auch ziemlich einfach. Das Ergebnis ist nicht ein Viertel mehr Erdnuss für 3 Dollar, sondern zwar ein Viertel mehr Erdnuss, aber der Preis sinkt, weiß der Geier wohin, auf 1 Dollar. In den 60er Jahren konnte man das richtig nachvollziehen an den periodischen brasilianischen Kaffeekrisen. Da hat es Brasilien schon so weit runtergerichtet, dass die Hauptexporterlösquelle der Kaffee war. Tendenzieller Preisverfall, mehr Kaffee, dann die totale Krise. Nun war Brasilien nicht gar so schlimm dran wie einige afrikanische Staaten. Manchmal hat es in Brasilien den Übergang dazu gegeben, dass sie gesagt haben, weil es immer noch private Gesellschaften waren, mit Ami-Kapital, dieser Kaffeepreis bezahlt noch nicht mal das Pflücken. Und dann sind sie halt hingegangen und haben ihre Kaffeeplantagen angezündet. Das hat dann teilweise den Preis wieder stabilisiert, zum Ärger der Kaffeekäufer, zum Teil sogar in etwas in die Höhe getrieben, die denen gar nicht gepasst hat. Dieser Zirkel, in dem die stecken, alle Anstrengungen, einen Erlös aus ihrem Rohstoffverkauf zu erzielen, der ihre Ausgaben und vor allem ihren Schuldendienst deckt, dass alle Anstrengungen, die dort drauf laufen, immer zum Gegenteil führen, immer schlechtere Einnahmen. Das ist das, womit diese Staaten nach ihrem Anfang ziemlich schnell zu kämpfen hatten. Das haben wir ziemlich schnell die Abnehmerstaaten bemerkt. Es war sehr schnell feststellbar, vor allem wieder, nehmen wir das Brasilien, weil bei den Ländern die Zustände schon in den 50er Jahren geherrscht haben, wo die anderen gerade angefangen haben. Wenn man diesen Staaten nicht unter die Arme greift, dann ist das, was man so an ihnen schätzt, nämlich den billigen Ausverkauf, dass man an das Zeug, was die haben, so billig rankommt, auf Dauer gar nicht zu halten. Es braucht also einen politischen Kredit für diese Staaten, damit das Geschäft so weitergeht. Damals wurden so Sachen erfunden wie Stabex und ähnliches. Schon der Name sagt aus, womit die sich beschäftigt haben. Eine Stabilisierung der Exporte. Wir haben zum Beispiel bei Brasilien, Amerika und Europa einen Fonds eingerichtet, der dann, wenn Kaffee zu viel produziert wurde, den eingekauft haben, um den Preis zu stabilisieren. Und dann, wenn der Preis ihnen zu hoch war, den Kaffee verkauft haben oder Zuschüsse quasi an die Einkäufer gegeben haben, um den Preis beim Einkauf zu stabilisieren und auf der anderen Seite denen zu sagen, naja, euer Kaffeepreis ist doch stabil. Also schaut zu, wie ihr eure Einnahmen erhöht. Erweitern der Kaffeeproduktion. War immer bloß eine vorübergehende Aufweichung dieses Zirkels, in dem die steckten. Es gab, ja. Erdöl ist ein anderer Stoff, der wird politisch betreut. Wo ein Land ein Erdöllieferant ist und tatsächlich in Verlegenheit kommt mit seiner Zahlungsfähigkeit, dann kriegt er es immer bilateral geholfen. Mexiko mit seinen Problemen hat sich komplett an Amerika angebunden. Der ganze Staatshaushalt, das ganze Geld in Mexiko ist von den USA abhängig und dafür mussten sie ihre kompletten Ölreserven an Amerika verpfänden. Also auch hier ist der Übergang zu einem politischen Kredit. Wenn die Erdöleinnahmen selber auch nicht reichen, die Schuldenzahlung eines solchen Landes zu garantieren. Mit Nigeria ist ein ähnlicher Fall. Beim Erdöl gibt es aber noch den kleinen Unterschied, dass Erdöl das entscheidende Schmiermittel der gesamten Weltwirtschaft ist in den imperialistischen Nationen. Da werden durchaus Abgaben gezahlt, die nicht allzu gering sind. Trotzdem reicht es bei manchen Ländern kaum dazu, das zu finanzieren, was für die Erdölförderung selber wieder notwendig ist. Beispiel? Nigeria. Weil die Fördermenge in Nigeria relativ gering ist. Es ist ein Riesenland mit einem Haufen Einwohnern. Sie haben bloß eine kleine Enklave an ein riesiges Sumpfgebiet. Und bevor die Erdölgesellschaften dort angetreten sind, haben sie Nigeria die Auflage gemacht, dass die ganze Erschließung des Sumpfgebiets von denen erstmal zu erfolgen hat. Dafür mussten sie Riesenkredite aufnehmen, die in Bezug auf Erdöl sie natürlich sofort gekriegt haben. Und da ging richtige Menge Bauboom los und so weiter. Das war in den 70er Jahren, wo man Nigeria als Vorbild Afrikas hingestellt hat. Da wurde in dieser Enklave wurde furchtbar viel verbaut, da wurden da Milliarden ausgegeben, internationalen Kredits. Da sind dann tatsächlich auch noch auswärtige Kapitalisten in Nigeria eingestiegen. Damals richtig im Fernsehen die Coca-Cola-Story gekommen. Eines der besten Geschäftsfelder in Afrika ist Coca-Cola in Nigeria. Und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, das, was sie verabreden mussten, um die Kredite zu kriegen, mit den Ölfördergesellschaften, was sie als Abgabelizenzen für die Förderung des Öls kriegen, hat ziemlich schnell nicht mehr ausgereicht, allein die Schulden zu bedienen, die sie mit der Erschließung von dem ganzen Gebiet gemacht haben. Inzwischen ist Nigeria eines der, ja, ganz ernstlich zu betreuenden Gebiete in Afrika, weil die Armut drunter und drüber geht, weil der Staat ziemlich bankrott ist, den Übergang dazu macht, wie bei anderen afrikanischen Staaten, herrschaftsfreie Gebiete quasi zuzulassen, weil der Staat nicht immer Militär und Polizei entsprechend finanzieren kann. Also Nigeria gerade am Kippen ist zu dem, was die G8 Failed State nennt, gefallener Staat, der gar nicht mehr in der Lage ist, die Staatsfunktionen richtig auszuüben. Und die Amis haben ein besonderes Auge drauf, weil im Norden des Landes ein Großteil der Bevölkerung auch noch muslimisch ist. Also werden die von den Amis sofort eingereiht in einen potenziellen Terrorismusstaat. Also muss man die ab jetzt ganz besonders beobachten und betreuen. Also selbst bei Erdöl gibt es den Übergang, den ich gerade geschildert habe. Es sei denn, die Erdölmasse ist im Verhältnis zur Größe des Staates so, dass ein Erdölstaat daraus gemacht werden kann, der sowieso von gar nichts anders lebt, als von den Konzessionsabgaben, so wie die Emirate am Golf oder Saudi-Arabien. Die haben ja gar nicht das Thema einer anderen Wirtschaft. Die Drittweltstaaten hatten wir was ganz anderes vor. Die wollten auch kein Rohstoffland werden oder kein Ölstaat. Wenn ihr euch erinnert, mein Anfang war lauter Burschen, die an der Sorbonne studiert hatten oder in London studiert hatten. Meistens Politologie oder VWL. Entsprechend dumm sind sie da unten angekommen. Die wollten aus ihrem Staat eine Nation machen, die was zählt in der Welt. Also eine eigene Wirtschaft hat. dass am Auswärtsanner Bananen abkauft, haben sie nicht für die eigene Wirtschaft gehalten, sondern für eine Quelle, für eine Geldquelle, eine Möglichkeit, Staatseinnahmen zu erzielen, mit denen man dann ganz anders loslegen kann. Nämlich sowas wie eine eigene Wirtschaft aufbauen. Industrie ansiedeln, sich interessant machen für Investitionen und lauter so ein Zeug. Da haben sie ziemlich schnell gemerkt, dass das, was sie unternehmen müssen, überhaupt, um überhaupt ihre erste Einnahmequelle aufzumachen, ihr wofür, ihr Programm für das, das da sein war, immer weiter nach hinten bis in St. Nimmerleinstag, bis in geht nicht mehr verschiebt. Es gab dann ziemlich schnell, um das auch noch zu machen, habt ihr nicht mehr mitgekriegt, in den 60er Jahren, da seid ihr ja durchweg ein wenig zu jung dazu, gab es Übergänge in diesen Staaten, dass die gesagt haben, Moment, da ist was faul. Auf die Tour, mit den Kreditbeziehungen und dem Verhältnis zur ersten Welt, kriegen wir nie eine gescheite Nation hin. Die Souveränität ist nur nicht einmal eine richtige, weil wir total abhängig sind von unseren Kreditgebern und von dem, was die wollen. Da müssen wir von denen uns ein wenig abseilen und müssen an auf wahre Souveränität machen. Und in der dritten Welt war wahre Souveränität dann ganz schnell identisch mit dem Begriff Sozialismus. Das hat mit Sozialismus nicht viel zu tun gehabt, was die vorhatten, außer wir wollen uns von denen nicht in die Abhängigkeit zwingen lassen, wo wir nicht mehr auf die Beine kommen. Und da gab es tatsächlich damals einen großen Bruder, der ihnen dafür Hilfe angeboten hat und auch tatsächlich Hilfe geleistet hat. Das war die Sowjetunion. In meiner Jugend gab es ein Schreckgespenst für böse Kinder. Es war ein afrikanischer Führer in Belgisch-Kongo. Der hat auch noch den passenden Namen für ein Schreckgespenst gehabt, der hieß Lumumba. Kam die Oma abends ins Bett und hat gesagt, wenn du nicht brav bist, kommt der Lumumba. Und er war deshalb so ein böser Mensch, weil er als erstes hingegangen ist und hat zu denen, die ihn quasi eingesetzt haben, nämlich den ehemaligen belgischen Kolonialherrn und ihren Unterstützern, den Amis und den Briten, hat er gesagt, passt mal auf, so wie ihr euch das vorstellt, mache ich mein Nigeria nicht, mein Kongo. Dass die Edelsteinvorkommen von Anfang an zu einem Fixpreis an De Beers verkauft sind und dass die Antwerpener Edelsteinbörse die Flossen drauf hat und quasi auch noch den Preis bestimmt. Dass eure Goldhändler bestimmen, welchen Preis ich für das Gold kriege, an wen ich es verkaufen darf und so weiter, kommt nicht in die Tüte. Da hat er ziemlich bald, nämlich schon Ende der 50er, Anfang der 60er, damit gedroht kriegt, dass er dann keinerlei Kredite kriegt für den Aufbau seines Landes. Und der gute Mann muss damals an der Uni in Brüssel irgendwas Verkehrs noch dazugelernt haben. Der hat glatt den Übergang gemacht, der hat nicht kapiert, dass Kommunismus die Bösen auf der Welt sind. Hat den Übergang dazu gemacht und hat sich an die Russen gewandt. Und die Russen haben gesagt, was brauchst. Einzige Bedingung, ein wenig freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion. Kaum war er sich mit denen einig, war der Schreck Lumumba ganz schnell vorbei. Da war nämlich er und seine Gruppe tot. Da wurde er schlicht und einfach umgeniedet von einer internationalen Söldnertruppe. Aber als Schreckgespenst ging er noch jahrelang rum, und zwar weil er als Schreckgespenst gehandelt wird, das kann bei den Bimbos passieren, wenn man nicht auf sie aufpasst. Und es hat ja 20 Jahre nicht aufgehört. Immer da, wo es einer probiert hat, Angola, Mosambik, haben diese Staaten, die da rauszukommen versucht haben, aus dieser Abhängigkeit, oder so tief nicht in die Schuldenkrise rein wollten, wie sie der Westen reingejubelt hat, also versucht haben, mit Unterstützung des sozialistischen Blocks ein wenig anderen Aufbau zu machen. In 0,0 haben solche Staaten einen Bürgerkrieg am Hals gehabt, weil der Westen damals sofort Söldnertruppen ausgerüstet hat, um ihnen mit Gewalt ihre Entwicklungsalternativen kaputt zu machen. Ein Anfall, den mancher linker Romantiker noch kennt. Der hat sich sogar in Lateinamerika abgespielt. Das war Nicaragua. Bevor das Land total runtergewirtschaftet war, haben die Sandinistas geputscht, die Macht an sich gezogen und ein wenig andere Entwicklung auf sich gezogen und haben es tatsächlich hingekriegt eine Zeit lang, dass Nicaragua ein wenig anders dastand. Bis hin zu dem Punkt, dass sie ihre Schulden tatsächlich reduzieren konnten. Und in dem Land ein bisschen was anders aufgebaut wurde als bloß. Alles wird Plantage und wer darauf keine Beschäftigung findet, darf verhungern. Was aus denen geworden ist, weiß ja wohl jeder. Selbe wie in Afrika. Es wurde von den Nachbarländern aus, wurden große Guerilla-Organisationen ausgerüstet, mit amerikanischen Beratern nach Nicaragua reingeschickt und die in einen Bürgerkrieg verzettelt, dass es nur so gekracht hat. Da ging dann gar nichts mehr. Und als die trotzdem nicht ohne weiteres gewonnen haben, weil es nämlich in der ganzen Bevölkerung für die Contras, so hießen die damals, keine Unterstützung gab, dann sind die Amis höchstpersönlich mit ihrer Flotte vor der Hauptbucht, wo der Exportverkehr stattfindet, aufgetaucht und haben das Land blockiert. Haben eine Seeblockade aufgemacht. Und sind mit ihren Jägern übers Land geflogen und haben dann eine Zeit lang sogar den Flugverkehr unterbunden. Bis die Sandinisten klein beigeben haben, weil die Alternative war, die Amis machen das Land komplett platt. Haben dann eine Koalitionsregierung mit den Contras eingegangen, da hat Amerika buchstabiert, was die zu tun haben. Immer noch von dem Gedanken, das Land ein wenig zu retten. Und bis auf den Hauptführer der Sandinistas, der damals schon ein wenig eine Lichtgestalt war in der westlichen Welt bei linken Romantikern, ein bisschen Che Guevara Touch abkriegt hatte. Bis auf den sind übrigens innerhalb von 2 Jahren die gesamte Führung der Sandinistas, über 2000 Leute, einfach verschwunden. So wie es die Generäle in Argentinien mit Oppositionellen auch gemacht haben. Also, ich erzähle es deshalb, weil es schon dazugehört, dass sich solche Länder die Sorte Einsortierung in einen Weltmarkt auf Dauer gefallen lassen, unterstellt nicht nur Ökonomie und den staatsdämlichen Gedanken von den ursprünglichen Machern, wir wollen so wie die anderen werden, sondern unterstellt auch, dass da, wo sie merken, wie sie mitfahren, ihnen mit einem gerütteltem Maß an Gewalt gedroht wird, sich aus den Verhältnissen nicht zu entfernen. Seitdem es inzwischen auf der Welt sowieso keine Macht mehr gibt, die dem Imperialismus, das nenne ich es einfach mal so, dem versammelten Interesse, die ganze Welt ihrer Sort Weltmarkt zu unterwerfen, das, was früher der Westen hieß, Europa, USA, nur ein bisschen Japan dazu, als Hauptmächte, seitdem es dazu keine Alternative mehr gibt, zumindest keine Macht auf der Welt, die wenigstens gewaltmäßig so viel dagegen zu setzen hat, dass die Unterfangen, so jemand niederzumachen, nicht gar so einfach gelingen. Seitdem sind die Staaten sowieso chancenlos. Da entfallen noch eine ganze Portion Rücksichten und Angebote, die es früher eventuell noch gab. Gut, es war ein kleiner Exkurs zu dem, wie das gewaltmäßig sich ja durchgesetzt hat und wie es heute noch existiert. Wer sich den Weltmarktbedingungen und dem Einsortieren nicht beugt, der ist fällig. Letzte Exkursion in diesem Sinne ist Irak. Gut, Ausgangspunkt von dem Exkurs war, die Länder waren schon so weit hergerichtet, dass der Widerspruch ihrer Einnahmequelle dazu geführt hat, dass steigender Bedarf an Kredit einhergegangen ist mit schwindenden Einnahmen aus ihrem Export. Dass also die Aufrechterhaltung ihrer Funktion, Rohstoff zu liefern, Rohstoffexportländer zu sein, nicht mehr nur den privaten Kreditbeziehungen überlassen bleiben konnte. Die haben nämlich da schon keinen mehr gekriegt. Das war der Übergang zum politischen Kredit. IWF und Weltbank haben sich des Themas angenommen, zusammen mit dem ersten Ausschuss aus dem GATT, der später G7 wurde. Man beschließt, die Kreditwürdigkeit dieser Länder politisch zu erklären. Klingt jetzt komisch, politisch zu erklären, aber ist der ganze Witz. Die haben zu wenig Einnahmen, um überhaupt den bisher genommenen Kredit zu bedienen. Ist normalerweise in Bezug auf den Kredit das Aus. Jeder, der bei der Bank einen Kredit nimmt und Zins und Tilgung nicht bedienen kann. Tilgung kann man unter Umständen noch sagen, wird ausgesetzt. Wenn regelmäßig Zins bedient wird, dann läuft der Kredit halt länger und wenn der Zins regelmäßig bedient ist, ist das ja bloß die Fortsetzung eines Bombengeschäfts für die Bank. Aber wenn der Zins nicht mehr gezahlt wird, dann gibt es bei den Banken in jedem Kreditvertrag einen Übergang, der heißt, dann ist die Kreditsumme als volle sofort fällig. Es ist der Sache nach die Erklärung der Pleite. Zahlungsunfähigkeitserklärung. Damit wurde früher so umgegangen, IWF und Weltbank. Diese Institutionen haben erklärt, dass die Staaten zahlungsfähig sind. Und sind da praktisch dafür eingesprungen, wenn eine Zahlung mal ausblieb, dass die Zahlung doch erfolgt ist. Von Konten, die dann extra für diese Staaten eingerichtet wurden. Zum Teil wurden von denen dann die Umschuldungsmaßnahmen geleitet. Dann wurde also, weil keine Bedienung mehr möglich ist, der Zinsen von diesen Staaten, haben sie von denen einen Kredit gekriegt, mit denen die Zinszahlungen weitergingen. Aber sofort hatten sie ja höhere Zinszahlungen, weil den Kredit mussten sie ja auch bedienen. Also auf die Tour haben sie es geschafft, dass diese Staaten permanent Schulden angehäuft haben, und zwar hauptsächlich für die Bedienung der vorigen Schulden. Einen neuen Kredit für die Zinszahlung der alten, Zinseszins auf die alten, zusätzlichen Zins auf die neuen Kredite. Das hat Länder sogar ziemlich bluten lassen, die nicht so furchtbar schlecht dastanden, wie diese afrikanischen Länder, wo ein bisschen noch mehr los war als reine Rohstoffproduktion. Zum Beispiel Brasilien. Denen haben sie auf die Tour auch Kredite aufgehäuft, dass auch bei denen die Exporterlöse nicht mehr ausreichen, um die Zinsen zu bezahlen. Für diese Staaten hieß es Folgendes. Man muss sich als Entwicklungsland den sogenannten Geberländern gegenüber kreditwürdig zeigen. Man ist darauf angewiesen, dass diese politischen Beschlüsse, es gibt neue Kredite, Fresh Money haben sie es damals genannt, dass man dem gerecht wird. Und es ist immer Unterwerfung von Land und Leute allein unter dieses Schuldenregime. Da fielen nicht zunehmend so Sachen drunter, wo ich vorhin schon darauf hingewiesen habe. Also alles, was die sich mal haben einfallen lassen, damit sie auch ein halbwegs taugliches Volk für ihre Ambitionen haben. Die müssen halbwegs was zu essen haben, Brotpreis in Tunesien und ähnliches Zeug. Dass das alles gestrichen wird. Sondern auch, dass sie sich anstrengen, alles, was eine mögliche Geldquelle in diesem Land ist, auch zu einer zu machen und Interessenten als Geldquelle zur Verfügung zu stellen. Ich will es ein bisschen kürzer machen, es hat zum Teil zu etwas absurden Resultaten geführt. Als erstes, das ist meistens IWF-Leuten eingefallen, haben die durchsortiert, was gibt es denn eigentlich bei euch, außer euren Erdnüsseln, wo noch irgendeiner ein Geld draus machen könnte. Was also die Kreditwürdigkeit, die wir politisch erklärt haben, ökonomisch vielleicht ein Stück untermauert. Und haben es zum Teil entdeckt, na, da gibt es ja eine Eisenbahn, die gehört dem Staat. Burundi zum Beispiel. Da ist außer Erdnüsse tatsächlich nichts. Jedenfalls nichts, was groß sich lohnt, um auswärts Geld mitzuverdienen. Man sagt, aber mittendurch habt ihr Eisenbahn. Die ist bloß dafür gut, dass Leute auf den Markt fahren und die Erdnüsse irgendwo hin transportiert werden, wo sie Jimmy Carter abholt. Also wird die Eisenbahn privatisiert. Da wurden gleich 0,0, das ist passiert dasselbe wie hier übrigens. Alles kein Geheimnis. Privatisieren der Bahn, was ist passiert? Tausende von Leuten ausschmeißen, ist dort genau dasselbe gewesen. Man reduziert die Eisenbahn aufs Notwendigste, aber auf das, was noch halbwegs Kohle bringt. Also zwei Drittel aller Stationen, wo die Bimmelbahn früher gehalten hat, zumachen, massenweise Leuten ausschmeißen und auf Warentransport mehr oder weniger reduzieren. Da müssen die Leute halt mit ihren Feldfrüchten zu Fuß auf den Markt gehen, und es 50 Kilometer sind. Und ansonsten wird probiert, aus der Bahn ein Geschäft zu machen. Wie weit es gelingt, ist eine andere Frage, aber genau das haben sie gemacht, das ist aufgemacht worden. In Nigeria zum Beispiel haben sie festgestellt, in den Zeiten, wo das Land sehr viel Kredit hatte, als es nämlich losging, da gibt es ein wenig Öl zu holen, als es ein wenig einen Boom gab, hat es tatsächlich Politiker gegeben, die, um gewählt zu werden, nicht bloß in der Hauptstadt ein paar Kröten ausgeschmissen haben, sondern in der Umgebung größerer Städte aufs Land hinaus Wasserleitungen gelegt haben. Da hat es glatt eine Menge Dörfer in Nicaragua dann gegeben, wo die Leute nicht 10 Meilen zum Fluss marschieren mussten und dreckiges Wasser holen, sondern wo es im Dorf ein Wasserhorn gab, wo die Wasser zapfen konnten. Das hat der IWF entdeckt, da kann man doch Geld draus machen. Zack, haben sie es an eine auswärtige Firma verkauft. Ich glaube, das waren sogar die Franzosen, die jetzt hierzulande auch bei der Privatisierung, bei der Wasserversorgung einsteigen. Dann haben sie an die Wasser hin in den Dörfern Sperrvorrichtungen gelegt, wo du bloß Wasser zapfen konntest, wenn du Geld reingeschmissen hast. War wegen ein Flop. Wenn sie kein Geld haben, können sie auch ganz neu schmeißen. Also waren die Einnahmen ziemlich gering und es ging ziemlich schnell los in einigen Dörfern. Es war übrigens der erste Hinweis auf im Norden Nigerias existiert Terrorismus. Da sind so muslimische Organisationen nämlich einfach hingegangen und haben 200 Meter weiter die Wasserleitung ausgebuddelt, abgeschnitten und einen neuen Hahn dran gemacht. Betrüger ist der erste Schritt zum Terrorismus. Jedenfalls haben wir versucht, dort daraus ein Geschäft zu machen. Die Folge war, obwohl Wasserleitungen in die Dörfer gehen, mussten die Leute 10 Kilometer zum nächsten Fluss marschieren und das dreckige Wasser dann saufen. Und da, wo gar nichts angeschmissen wurde und die Wasserleitung so angezapft haben, wurde sie abgestellt. Also diese Stilblüten hat es getrieben, der Standpunkt: Es muss gefälligst alles in diesem Land, was zu Geld zu machen ist, zu Geld gemacht werden. Das Resultat von den ganzen Unternehmungen wird benamst von den Apologeten der Entwicklungshilfe, da wäre was gescheitert. Alle großartigen Unterfangen der Entwicklungshilfe, in den Ländern eine Entwicklung einzuleiten, sind gescheitert. Hat zu nichts geführt. Man hat glatt jahrelang Geld rausgeschmissen. Und dieses Scheitern ist eine Diagnose, die Sache nun überhaupt nicht trifft. Man kann nämlich nur an was scheitern, was man als solches vorgehabt hat. Und die Entwicklungshilfe hat nie vorgehabt, aus den Ländern das zu machen, was sich die ursprünglichen Herrschaften, die da als Staatsmänner aufgetaucht sind, vorgestellt hatten. Die hatte nur zum Zweck, die tauglich zu machen für das Interesse der Abnehmerstaaten. Billig an die Rohstoffe zu kommen, die Lieferung stabil zu halten und preiswert für den eigenen Kapitalzyklus und für die eigene Kapitalakkumulation. Das Resultat von der 50 Jahre Entwicklungshilfe ist auf der einen Seite, dass die imperialistischen Staaten, der Westen, wie es damals noch hieß, in mehrfacher Weise profitiert haben. Erstens eine billige und der Sache noch sogar immer billigere Versorgung mit Rohstoffen. Ein richtiger Ankurbeler des Wirtschaftswachstums in USA, Europa und Japan. Aber nicht nur das, den schönen Effekt, das für die Rohstoffe bezahlte Geld wurde in 0, nichts recycelt. Ein schönes Wort, das ist etwas, was sie den Ölstaaten vorgeworfen haben, noch vor dem Irakkrieg, warum die so unzuverlässig wären. Die sammeln unser gutes Geld ein und es kommt nicht zurück. Also wo auch Saudi-Arabien und die Golfemirate aufgefordert wurden, mit ihrem Geld mal was Gescheites anzufangen, nämlich es zu recyceln. Was in den 80er Jahren dazu geführt hat, dass plötzlich ganz andere Töne laus werden. Um Gottes Willen, was wird aus Mercedes, wenn halt Mercedes den Scheiß gehört? Die haben dann das Geld hier in die Aktienmärkte gesteckt und so weiter. Bei den Rohstoffländern, den anderen, war das gar nicht notwendig. Das Geld ist sofort zurückgeflossen. Entweder für Waren, die sie trotzdem noch gebraucht haben, um zu existieren, weil ein Staat haben sie dort schon aufgemacht. Ein wenig Polizei hat es gebraucht, die Militär haben sich gleich geleistet. Sowohl das Schießzeug als auch die Uniformen und die paar Autos, die sie dafür gebraucht haben, wo ist es herkommen? Mussten sie von hier kaufen. Da haben ihre Einnahmen schon gar nicht gelangt dafür. Das bisschen Staat machen, was später übrigens hieß als, da guckt sie an, die maßlosen Figuren, goldene Wasserhähne, aber keine Staatseinnahmen. Also Staat machen, hast du ja immer ein bisschen die Nation repräsentieren, ein bisschen was rausputzen. Wenn man in Nairobi einen flotten Staat hat, dann gehört da auch so ein Art UN-Gebäude hin und lauter so ein Scheiß. Ganz normal für jeden Staat, müsst ihr euch bloß angucken, was die in Berlin hingestellt haben, nach 91. Da treibt das Blühen, da wäre Negerfürst nie im Leben draufkommen. Das gehört zum Staat, das haben die auch übrigens an ihren Unis gelernt. Das Dritte aber, wo das Geld auf jeden Fall recycelt wird, sind die Zinsen. Unternehmen aus westlichen Staaten zahlen Rohstoffpreise, das Geld gehört umgehend zurück an die westlichen Banken als Bedienung des Kredits. Steht sofort wieder der Wirtschaft zur Verfügung, in dem Fall in Gestalt von Leihkapital. Sorgt für ein gigantisches Bankgeschäft und für ein besseres Funktionieren der Banken für die weitere Akkumulation hier. Es gibt eine Rechnung, die ist, glaube ich, sogar von der WHO, und die geht auf die 28 jetzt anerkannten HIPC-Staaten, also die für den Schuldenerlass sich schon fast qualifiziert haben. Diese 28 Staaten hätten in den Jahren 1970 bis 2005 Kredite erhalten in Höhe von 540 Milliarden Dollar. Die gelten in dieser Höhe auch als uneinbringlich. Übrigens, was die Entschuldung hast, kann man dann sehen, was das Programm ist. Es stehen 67 Milliarden für die zur Verfügung, um Schuldenerlass für die nächsten 40 Jahre zu machen. Das ist gerade 10% von dem, was an Schulden aufgelaufen ist. Die Kehrseite ist aber, in dieser Zeit haben die 550 Milliarden Dollar Zinsen gezahlt. Nur Zinsen. Tilgung ist da nicht drin gewesen. Also ein Bombengeschäft in zweierlei Hinblick. Das Geld wurde recycelt, sogar noch ein drauf. Steht den Banken zur Verfügung und die Rohstoffversorgung klappt auch. Jetzt sind sie so weit, dass die Schulden eine Höhe angenommen haben als uneinbringliche. Dass sich Banken fragen, ob sie Kredite nicht streichen müssen. Es geht also darauf, dass der Erfolg des industriellen Kapitals in der Ausnutzung von den Staaten so flott gegangen ist, dass es sich inzwischen auswirkt als ein Angriff auf das Geschäft der Banken. Wie gesagt, wenn kein Zins mehr auf den Kredit bezahlt wird, dann ist der zu streichen. Bei den Banken heißt es, Rückstellungen zu machen, Ausfallrückstellungen. Geld nicht mehr zum Verleih herzugeben, weil der dahinterstehende Kredit wahrscheinlich gestrichen werden muss. Das hat ordentliche Ausmaße angenommen. Und das war der Punkt, wo die G7 gesagt haben, Schuldenerlass. Der hat nichts mit zu tun, dass da irgendwelchen Menschen geholfen wird. Der hat noch nicht mal was mit zu tun, dass die Staaten, und namentlich in Afrika, weil das sind 90% dieser Hip-C-Staaten, dass den Staaten in Afrika irgendwas erleichtert wird. Es ist ein Schuldenmanagement ihrer eigenen Kredite und nur dort drauf berechnet. Das Programm heißt nämlich, okay, die sind im Arsch. Kreditbedienung in der Form, wie sie aufgelaufen sind, nicht mehr machbar, es sei denn, über Fortführung des alten Verfahrens immer noch ein Draufsatteln, die Zinsanforderungen nehmen weiter zu, die Bedienungswahrscheinlichkeit nimmt weiter ab. Privatbanken beurteilen die schon als, na, da kriegen wir unser Geld, unser Lebtag nimmer. Gehen wir doch hin, streichen die vom Staat verbürgten Schulden, diesen Anteil, der etwa in der Größenordnung von 12% liegt, verpflichten dann aber die Staaten drauf, dass dann ab sofort alle Bankschulden zu bedienen sind. Dafür gibt es dann sogar eventuell wieder Hilfen. Einher geht es mit der Verpflichtung der Staaten auf ein neues Programm. Antikorruptionsprogramm und so weiter. Habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip eigentlich nur 12% von den Schulden, die Staaten haben, gestrichen werden sollen, weil es in den staatlichen und quasi die restlichen 88% sollen weiter bezahlt werden? Ja. Und es ist bei allen Staaten ungefähr in der gleichen Größenordnung. Bei 12% ist der Prinzip. Das unterscheidet sich bei den Staaten. Je nachdem, was die überhaupt bisher in der Lage waren, an privatem Schuldengrößen aufzunehmen. Also es gibt total bettelarme Staaten wie ich glaube Burundi und ähnliche. Die waren gar nicht in der Lage, in einem großen Aufmaß Bankkredite auf sich zu ziehen. Da besteht also 50% oder manchmal sogar 60% der aufgelaufenen Schuldenlast aus staatlich verbürgten Krediten. Ausgangspunkt IWF, Weltbank und so weiter. Oder bilateral. Bei denen ist die Streichung natürlich größer. Es hilft denen gar nichts, weil das sind welche, die sind auch bei den minimalen Schuldendiensten nicht in der Lage, das zu bezahlen. Bloß die Verpflichtung da drauf geht weiter. Die Auskunft, die sie dabei kriegen, ist allerdings ein Hammer. Das wird euch gestrichen. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was das der Sache noch heißt. Von wegen, ihr kriegt was geschenkt. Ihr könnt euch vielleicht ein bisschen ein Bild davon machen. Wenn ihr mal an sowas denkt wie Fernsehberichte über arme Leute hierzulande oder gar nicht arme Leute, es ist einer in die Fänge der Schufa geraten. Also, der hiesige Privat- oder überhaupt Schuldenüberwachungsdienst, diese Schutzgemeinschaft für Kreditsicherung, erklärt von irgendeinem Menschen, der zahlt seine Kredite nicht zurück. Wisst ihr, was passiert? Der kriegt keinen mehr. Der kriegt unter Umständen von seiner Bank den Überziehungskredit gestrichen und so weiter. Der kriegt irgendwelche Kredite, die er hat, Verbraucherkredite oder irgend sowas. Kriegt einen Brief, dass die sofort zur Fälligkeit gestellt sind und so weiter. Ein Mensch, der unter dieses Schuldenmanagement-Ding da fällt, dem geht es dann so ähnlich wie im Staat dort. Das ist die Auskunft der Kreditunwürdigkeit. Das ist die Auskunft, jetzt müsst ihr frei aufpassen, denen irgend noch einen neuen Kredit zu geben. Weil eine staatliche Verbürgung, die bisher gewohnte Sicherheit, nur wenn es allzu eng wird von denen, dann kriegen sie, wie es früher so schön hieß, neue Sonderziehungsrechte. Das war der finanztechnische, internationale finanztechnische Ausdruck dafür, politisch die Kreditwürdigkeit zu erklären. Jetzt heißt die Auskunft, bei diesen Staaten gibt es das nicht mehr. Wenn irgendeiner den Kredit gibt, dann muss er selber gucken, wie er da eine Sicherheit kriegt oder wie er meint, dass es bedient wird. Ein politisches Verbürgen gibt es nicht mehr. Das heißt, der Sache nach sind sie eigentlich aussortiert aus dem Weltwirtschaftsgetriebe. Die Kehrseite ist, sie dürfen sich gar nicht aussortieren. Nämlich, weil der verbliebene Rest an Schulden auf jeden Fall zu bedienen ist. Also alle Anstrengungen, die sie bisher gemacht haben, ihren Schuldendienst zu leisten, der Sache noch weitergehen müssen, verschärft werden müssen, weil eine staatliche, eine internationale, muss ich sagen, Garantie des Imperialismus ihnen genommen wird. Gleichzeitig müssen sie glatt Programmauflagen erfüllen, die auf das Zweite gehen. Was unternimmst du alles, um die Bedienung der anderen Schulden, die noch bleiben, halbwegs zu gewährleisten? Und was unternimmst du, dann die zweite Seite, Kampf gegen Korruption, um ein in unserem Sinne brauchbarer Staat zu bleiben? Ich will euch jetzt nicht weiter drin rumrühren. Ich meine, es langt, um sich halbwegs ein Bild machen zu lassen, machen zu können. Ich will einen Übergang machen. Und zwar auf Geldorf und was in Berlin gejubelt wurde. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Endlich wird den Menschen geholfen. Wo sind denn in meinem Vortrag bisher Menschen vorkommen? Außer als negativ Betroffene in meinen Beispielen Eisenbahn und Wasserleitung. Nicht zufällig, so gut wie gar nicht. Wenn sie vorkommen sind, dann in diesen Staaten als in der Regel störende Manövriermasse dieser ganzen Transaktionen. Das Programm dieser Staaten, wir machen eine Wirtschaft auf, an respektable Nationen, hatte Ende der 50er, Anfang der 60er noch die Flausen bei den Staatsmachern im Kopf als Grundlage gehabt. Wirtschaft machen heißt Volk in Dienst nehmen. Für eine nationale Reichtumsproduktion. Ungefähr so, wie es in den entwickelten Ländern ist. Kapital aufmachen, Kapitalakkumulation und die armen Schlucker im Land dürfen dafür mal lochen, kriegen ihr Geld, mit dem sie dann halbwegs überleben können. Wie es losgegangen ist, war ziemlich genau erstmal das Gegenteil. Da haben wir Menschen gehaust, die vom Kapitalismus noch nicht übermäßig tangiert waren. Die sind zurechtkommen, schlecht, aber halbwegs zurechtkommen, hat sich ja keiner groß für interessiert, wenn nicht gerade ein Albert Schweitzer unterwegs war, indem sie ihre alten, überkommenen, stammesorganisierten, dorforganisierten Subsistenzdinger durchgezogen haben. Hat sich aber schnell herausgestellt, dass die meistens dem Programm des Staates ein wenig im Weg waren. Die waren nämlich gar nicht so blöd und haben ihre Viecher in die Halbwüste getrieben oder nur zur Regenzeit. Die waren nicht so blöd und haben ihren Maniok auf total unfruchtbaren Böden angebaut. Die haben sich halt dort ein wenig versammelt und in größeren Massen gehaust, was als der neuen souverän zur Verfügung stehende Region quasi eine Einnahmequelle war. Aber nicht dadurch, dass die Leute beschäftigt wurden und Einnahmequelle waren, sondern dass man dort was anfangen konnte. Entweder was rausbuddeln oder große Plantagen anlegen. Die 17 Mann für die Plantagenwirtschaft hat man aus dem Dorf schnell rausgeglaubt gehabt. Die anderen 300 mussten fort. Die wurden also immer weiter abgedrängt in die Gegenden, wo das Ernähren gar nicht mehr ging. Eine Alternative, die ansonsten in den entwickelten kapitalistischen Staaten, in dem, was der alte Marx zum Beispiel ursprüngliche Akkumulation nennt, wo auch die Landwirtschaft massenweise ins Elend gestürzt wurde, dann in die Städte gegangen ist als das zukünftige Proletariat. Die Alternative hat es dann gar nicht gegeben, bis auf wenige Ausnahmen. Bloß, wenn es bloß die Alternative gibt, entweder in der Halbwüste verhungern und verdursten oder zum Beispiel nach Nairobi ins Slum gehen und gucken, ob man irgendjemand für 5 Fl. Am Tag mal gebrauchen kann oder mal da hingucken, wo die paar Reichen, die es an so einem Land gibt, ihren Müll wegschmeißen, ob da nicht was dabei ist, was man entweder so gestinkert, wie es ist, noch fressen kann oder irgendwas draus machen, um es an irgendjemand zu vertickern. Also eine Slum-Elendskarriere hinzulegen. Die zwei Alternativen gibt es. Nur was kein Wunder, dass sich massenweise für die Slum-Elendskarriere entschieden haben und entsprechend haben sich die afrikanischen Hauptstädte entwickelt. Ein Bezug des Staates auf dieses verarmte und runtergekommene Volk, was durch die Benutzung des Landes für Kapitalakkumulation erst zustande gekommen ist, das haben die Menschen dort nicht selber angerichtet. Das ist mit ihnen angerichtet worden, weil das Land in den internationalen Weltmarkt einbezogen wurde. Ein Standpunkt der Staaten dazu, dass wir vielleicht doch noch irgendwie einen Restgedanken dazu hat, vielleicht kann man doch noch was aus denen machen, ist im Laufe der Zeit absolut verschwunden. Sodass er der Standpunkt, die müssen irgendwie nicht so auffallend, halb verhungert bloß in der Welt rumrennen oder sowas, überall zunehmend gestrichen ist. Und jetzt alle Welt auf diese Länder zeigen kann, es kommt immer nur ein Argument. Guckt euch diese Staaten an, wie die ihr Volk verhungern lassen. Die Eigenverantwortlichkeit von wem? Von den afrikanischen Führungsgebieten. Also du meinst die Eigenverantwortlichkeit von den Staaten? Ja, ja, nicht die, du meinst nicht die Leute. Ich denke, das sind ja im Endeffekt das Problem, sind ja schon häufig die Führungsgebieten. Also da würde mich auch einfach mal die Zahlen interessieren, wie viel zum Beispiel von Entwicklungsgeldern einfach versickern. Ich glaube, also vielleicht wird das vielleicht auch gebraucht. Halt manchmal fest. Du hast insofern recht, als vor Ort die Täter allemal die Staaten waren. Die haben schließlich den Übergang dazu gemacht, zu sagen, ihr Land muss sich für diesen Weltmarkt herrichten. Das, was es da rauszuholen gibt, entweder agrarische oder sonstige Rohstoffe, das wird zur Einnahmequelle erklärt für ein Staatsprogramm. Die haben halt den Übergang dazu gemacht, zu sagen, na bitteschön, wenn da Dörfer und Subsistenzwirtschaft in fruchtbaren Gegenden ist oder in Gegenden, wo eine Kupfermine ist, dann stören die. Dann müssen die weg oder sie verrecken. Also so Sachen wie Cabinda und ähnliches, wo sie ganze Landstriche wegen der Rohstoffproduktion total verseucht haben, sodass die Leute, die nicht freiwillig abgehauen sind, halt dann verreckt sind. Wo sie mit Chemie Bodenschätze rausholen oder wo der Ölabbau so beschissen läuft, dass das Land drumherum restlos verseucht ist. Die Sümpfe in Nicaragua zum Beispiel, da lebt gar nichts mehr. Es sind inzwischen Ölsümpfe. So Zeug, du hast recht, dass das vor Ort durchaus die Staaten dort angerichtet haben. Im Interesse ihrer Weltmarktteilnahme und den auswärtigen Interessen gerecht zu werden. Bloß eins darfst du nicht weglassen. Das war vorhin mein Hinweis auf, es hat welche gegeben, die gesagt haben, sie probieren es ein wenig anders. Also, der alte Lumumba oder Angola und Mosambik, die haben gesagt, wir machen ein anderes Programm. Das führt zwar nicht unmittelbar dazu, dass wir veritable Staaten werden, aber vielleicht später mal, das hat Sozialismus geheißen. Wir machen eine Bodenreform. Wir siedeln auf die besten Flächen doch ein paar Bauern an. Wir machen eine Staatswirtschaft. Machen uns nicht davon abhängig, ob uns irgendein auswärtiger Konkurrent unterbietet. Den gibt es dann halt nicht. Wir stecken das Volk komplett in Schulen. Aber wenn es keine Kapitalisten gibt, die an denen nachher als Arbeiterklasse interessiert sind, das hat es gegeben. Die haben zum Teil geholfen gekriegt von den sozialistischen Ländern. Kuba war da schwer engagiert, die hat zum Beispiel bei diesen Staaten den gesamten Medizindienst aufgebaut und hat später, als die Bürgerkriege losgingen, sogar ziemlich viele Freiwillige als Kämpfer dorthin geschickt und zum Organisieren der Armee gegen die Kontras. Ja. Aber da musst du jetzt schon dann auch zur Kenntnis nehmen, ein solches Programm, sich nicht in den Weltmarkt integrieren zu lassen, da hat der Westen mit Gewalt dafür gesorgt, dass das zu gar nichts anderem führt als zur totalen Ruinierung des Landes. Die Führungseliten, kannst du ja mal andersrum aufziehen, seit wann sind sie denn eigentlich in der Kritik? Ungefähr seit der Zeit, wie die Problematisierung der Überschuldung dieser Länder läuft. In der Zeit, wo sie die Schulden angehäuft haben, waren es lauter prima Figuren. Und je despotischer, umso beliebter, weil da hat alles geklappt. Wenn da einer ankommen ist und hat gesagt, pass mal auf, da hat prima Tabak wachsen. Da haben die Herrschaften gesagt, na prima, diese Einnahmequelle für den Staat, damit auch für uns als Eliten. Das ist hier Tatam, Tatam beim Staatsempfang gemacht worden. Die kamen sogar zu Besuchen zur Bundesgartenschau. Eine lustige Episode, als die in Ludwigsburg war. Da war noch ein deutscher Präsident namens Heinrich Lübke dran. Der hat die Bundesgartenschau eröffnet. Und da war eine ganze Delegation von höheren und niederen Staatsmännern aus Afrika zu Besuch. Da hat er seine Rede angefangen mit: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger. Das hat er nicht böse gemeint. Also da waren die sehr beliebt. Und dass das heute Eliten sind, die vergeigt haben, das liegt daran, dass ein Urteil über die Länder existiert, deren Tauglichkeit steht in Frage. Jetzt ist vergeigt aber nicht der Vorwurf, wie ich ihn gemacht habe. Der Vorwurf lautet nicht, weil sie das ganze Programm an ihrem Land durchgezogen haben, sondern wenn, drehen sie es gerade um, sie hätten es nicht genügend durchgezogen. Sie haben ja gar nicht ihr ganzes Land bloß danach ausgerichtet, was es als Interessen- und Schuldenbediener für die Gläubigerländer leistet, sondern die haben sich Sachen geleistet. Und jetzt sind wir gleich beim Übergang zu dem, was in der ganzen Scheiße Korruption heißt. Sie haben sich den Standpunkt geleistet, auch da, wo sie schon Schulden hatten. Na, eigentlich wären sie doch ein Staat, ein Souverän. Eigentlich wären sie doch Politiker eines souveränen Staates. Haben also glatt Parteien gemacht mit Funktionären, die aus dem Staat Geld gekriegt haben. Haben sich selber Gehälter bezahlt. Die waren glatt in der Höhe von etwa 15% eines Bundeskanzlers. Obwohl es ein Staat sind, der nicht nur ein Promille der BRD ist. Sie haben Repräsentationsgebäude hingestellt. Die haben sogar Regierungspaläste hingebaut. Meistens bloß ein und nicht sieben wie in Berlin. Also heutzutage wird der Maßstab aufgemacht. Was haben die sich eigentlich noch geleistet über das, was ihr eigentlicher Auftrag hinaus ist? Nämlich alles dafür zu tun, dass die Schulden bedient werden und die Funktion dieses Landes erhalten bleibt. Das ist das Versagen, was ihnen angekreidet wird. Und der Sache nach ist es die Bekräftigung des, was die gewollt haben. Ihr ist lustig. Also es ist ja jetzt nicht im Kongo ist sogar die Bundeswehr schon eingerückt. Also, machen wir jetzt schnell das Kapitel Korruption, vielleicht hilft es dir weiter. Merkt mal drauf auf und merkt dir deine Einwände, ob das da was weiterhilft. Was heißt in solchen Ländern eigentlich Korruption? Ich will erstmal ganz woanders anfangen. Hierzulande hat die politische Elite ein klasse Auskommen. Kannst du sogar jetzt feststellen, an der Debatte, die sie jetzt gerade im Bundestag wieder führen, weil es muss ja überall gespart werden. Die Abgeordneten, ist deshalb der Vorschlag, sollen deshalb ihre Altersversorgung selber finanzieren. Das mitkriegt. Habt ihr auch mitkriegt, was Voraussetzung dafür ist, dass das geht? Dass ihre Diäten verdoppelt werden. Die bezahlen ihre Altersversorgung dann selber, wenn sie anstatt 13.000 Euro im Monat 26.000 Euro im Monat kriegen. Korruption? Nein. Korruption hierzulande ist, wenn so einer, der schon 26.000 Euro kriegt, dann noch von einem Pharmakonzern bestochen wird, um im Gesundheitsausschuss einen Pharmakonzern genehmen Beschluss durchzudrücken. Das ist Korruption. Wird dann hierzulande auch bestraft. Jetzt mal mit der Voraussetzung. Gehen wir noch, was war dein Beispiel? Nigeria. Liberia. Was gibt es denn da überhaupt für ein Staatseinkommen, für einen Staatshaushalt? Eine Wirtschaft, die ordentlich Gewinne macht, die immer noch einen Großteil der Einwohner beschäftigt, die dann Lohnsteuer zahlen, und dort draußen ein veritabler Haushalt zustande kommt, in dem ein gar nicht so übermäßig großer Posten, gemessen an allen anderen Haushaltsposten, ein flottes Leben der politischen Elite garantiert, ein flottes Leben sogar derer, die gar nicht unmittelbare Funktionsträger staatlicher Macht sind, sondern zum Beispiel Parteifunktionäre, die auch übrigens über den Staatshaushalt finanziert würden. Wisst ihr ja, wenn eine Partei sich zur Wahl stellt, ab 1% Stimmenanteil, 1 Mark für jeden Wähler, also da sind die Parteikassen auch von Staats wegen ordentlich gefüllt, wo auch über die unmittelbaren Staatsfunktionsträger hinaus eine politische Elite ziemlich sorgenfrei ihre Schweinereien anrichten kann. Das gibt's dort gar nicht. Es gibt gar kein Land, was von Kapital in Dienst genommen wird, keine Leute, die in Dienst genommen werden, deswegen Lohnsteuer zahlen können. Es gibt ein bisschen Export-Import, der vielleicht im Hafen als Ein- und Ausfuhrzoll noch abgegriffen werden kann. Und es gibt auswärtige Kredite, die einen Hauptteil des Staatshaushalts ausmachen. Zumindest seine Zahlungsfähigkeit. Dann ist das, was die politische Elite sich genehmigt, eine ganz selbstverständliche Sache dafür, dass man ein Land am Funktionieren hält. Die sehen das gerade so wie die hiesigen Politiker. Ist dieser Staatshaushalt und die Einnahmen, die gar nicht Resultat einer Wirtschaft sind. Umgekehrt. Große Industrien, Industrieverbände und ähnlichen Scheiß, die überhaupt bestechen könnte. Pass mal auf, du verrätst mir rechtzeitig, wo der Hafen erweitert wird, damit ich dort meine Grundstücke behalte und dann darauf spekulieren kann. Und lauter so ein Scheiß, was hierzulande Korruption ist. Ey, ihr macht einen neuen Bebauungsplan, pass mal auf, verlegt den ein Stück da rüber, da habe ich meine ganzen Grundstücke. Alles, was hier jeder kennt, gibt es dort auch nicht. Also in unserem Sinn, Korruption ist dort so gut wie nicht möglich. Was dann Korruption heißt, ist das Erste, was ich gesagt habe. Der Staat hat ja von sich aus fast keine Einnahmen. Beziehungsweise der Staatshaushalt besteht ja zu 70% aus dem, was wir dem Land als Kredit zur Verfügung stellen und als Entwicklungshilfe. Die politische Klasse, wenn sie sich aus was bedienen will, kann sie es ja bloß dort raus. Und das tun sie dann auch. Und jetzt kriegen sie die Auskunft, hey, das war nicht für Privatshaus und Braus gedacht, sondern für Entwicklungshilfe. Und jetzt kommen lauter so Sachen aus, hättet ihr nicht. Dann wäre vielleicht, ja, was dann wäre, kann nicht ganz die Wahrheit sein. Also wenn sie in Nairobi dieses UN-Ding da nicht hingestellt hätten, hätte Nigeria auch nicht weniger Schulden. Umgekehrt, deine Fortsetzung will ich gleich noch dazu machen. Bürgerkrieg. Was macht ein Kanzler Schmidt jetzt? Abgehalfterter Kanzler. Unternehmensberater wird er. Der braucht dafür nichts können, sondern der war Kanzler in einem Staat, der auf der Welt was zu melden hat, den deshalb die ganze Welt kennt. Der kann Unsinn verzapfen, wie er es immer getan hat, es ist scheißegal. Aber wenn Daimler sagt, bei uns steht Elder Statesman, Schröder, Schmidt oder sonst wer in der Bütt, hält der Rede auf folgender Veranstaltung, dann ist das eine gigantische Werbung. Dafür kann man dem Mann ruhig 2 Millionen Euro im Jahr zahlen. Dafür schaffen die Proleten samstags dann. Geht dort unten nicht. Es gibt gar kein so Verhältnis Politik-Wirtschaft, dass dort raus eine politische Elite, auch die, die gerade nicht am Ruder ist, ein feines Auskommen hätte. Da ist entweder die Pfründe internationales Interesse an diesem Land mit seiner Entwicklungshilfe, seinen Krediten, in der eigenen Verfügung, weil man in dem Staat an der Macht ist. Und in der eigenen Verfügung meine ich jetzt nicht nur persönlich, sondern mit einer ganzen Clique, die hinten dran steht, wie hier die Parteien. Oder sie ist nicht in Verfügung, weil man nicht in der Macht ist. Die einzige Verfügung, an eine Pfründe zu kommen, weil es die andere, wie ich jetzt von dem Kanzler gesagt habe, gar nicht gibt, ist, an die politische Macht zu kommen. Also ist der Kampf um ordentliches Einkommen und Auskommen einer Eliten, jetzt sage ich es mal ohne politisch dazu, der Kampf um die Macht. In Staaten, die so weit runtergewirtschaftet sind, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, halbwegs ihre Staatlichkeit aufrechtzuerhalten. Weil sie zum Beispiel, Liberia ist ein Beispiel gewesen, inzwischen dermaßen runtergekommen sind, dass sie ihren Soldaten kein Sold mehr bezahlen können. So weit runtergekommen ist, dass der Staatshaushalt, ja, für den Oberbimbo schon ein bisschen was abschmeißt, aber auch nicht allzu viel, aber immer weniger für seine Clique, die dafür sorgt im ganzen Land, dass er dran bleibt. In so einem Land geht es ganz schnell, dass ein anderer herkommt und sagt, pass mal auf, wenn ich dran bin, kriegst du wieder was. Der Soldaten sagen kann, ja, von dem kriegt er euren Sold nie. Da gehört wieder einer dran, der aus Liberia was macht, und zwar etwas macht, was sich um seine Soldaten kümmert. Da brauchst du eine Woche und hast die Bürgerkriegsarmee rekrutiert. Das ist das. Diese Verhältnisse führen dann dazu, dass der Imperialismus über solche Staaten die Auskunft hat, failed states, gefallene Staaten. Die sind gar nicht mehr in der Lage, ihre Staatlichkeit aufrechtzuerhalten. Zum Teil fallen sie so auseinander wie der Kongo, dass die Klicken sich dann, das heißt übrigens dann Frieden, darauf einigen, wer hat die Pfründe wo. Im Kongo zum Beispiel, im Nordteil der Clan. In Cabinda ein anderer Clan. Weil da dasselbe existiert. Staatliche Macht haben, ist die einzige Pfründe eines Eliteeinkommens oder dort sogar eines Einkommens überhaupt. Einkommens überhaupt und insofern, dass die Verbündeten von denen, ihre Soldateska, ihre Bürgermeister, die sie dann stellen, ein bisschen Kohle kriegen können. Ja, wenn man in Cabinda zum Beispiel unter Kontrolle hält, den Abtransport von, ich weiß nicht mehr, wie der Scheiß heißt, irgend so ein Mineral, was man für die Handys braucht. Nee, das passt ja für jeden Chip. Rotanum oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht allzu häufig, da unten gibt es das in Massen. Und da ist der Imperialismus sehr daran interessiert, dass das reibungslos abtransportiert wird. Naja, eine Zeit lang hat es Rambazamba da unten gegeben, sind die Franzosen nun da mit ordentlichen Armeeeinheiten, die Deutschen haben auch ein bisschen mitgemacht, dann haben sie die Schienen freigekämpft und dann haben sie sich mit den dort ansässigen Oberdeppen, die da ihre Soldateska anführen, geeinigt. Passt auf, an den Bahnstrecken ist er Ruhe, dafür sorgt ihr. Was er im Busch mit den Leuten macht, geht uns nichts an, das sieht er sowieso keine Sau. Zack, war Frieden im Kongo. Und da gibt es also 7 Klicken, die je nach Region im Kongo quasi ein Salär bezahlt kriegen von den Interessenten, dass dort die Gewalt eine Gewalt, und das ist gar nicht eine kongolesische staatliche Zentralgewalt, eine Gewalt dafür sorgt, dass das Interesse dort noch funktioniert. Wo sie sowas vor Ort nicht finden, machen sie unter Umständen den Übergang, dass sie es selber installieren. In Cabinda gibt es eine gigantische Miliz, die den ganzen Ölsektor abschirmt von allen. Die sorgen übrigens Nigger, die Milizionäre. Das sind über 10.000 Mann, die werden von den Ölgesellschaften bezahlt, haben sie einen Zaun aufgestellt und jeder Bimbo, der da drüber kommt, wird abgeknallt und ist in Ruhe. So, jetzt hast du deinen Punkt Korruption und Bürgerkrieg. Der ist eine logische Folge dieser Zustände, die der Imperialismus dort unten eingerichtet hat. Wenn, dann müsste es einen Übergang, müsste sagen, no, dann brauchst halt Leute. Die wollen in so einem Land gar nicht die Macht ausüben, um selber eine ordentliche Geldquelle zu haben, sondern die wollen eine Macht ausüben, um den Leuten zu dienen. Eine komische Überlegung. Macht ausüben und Leute dienen, beißt sich. Du musst ja keine Macht ausüben, wenn du ihnen dienst. Wenn du es wirklich machen willst, dann sie hinterherlaufen. Wenn Leute dienen und Macht ausüben zusammenkehren würde, dann du setzt denen Grenzen mit einer vor Ort existenten Macht, die Leute ruinieren. Das sind hauptsächlich auswärtige Interessen. Das kann keiner. Du müsstest dich nämlich mit den Amis anlegen. Die stehen sofort auf der Matte, wenn einer das tun will. Also ist es auch kein Wunder, dass da unten keine Altruisten auf der Matte stehen und sagen, jetzt machen wir aus Liberia mal ein schönes sozialistisches Versorgungsländer. Wenn politische Machtausübung sowieso überhaupt nicht geht, aus in einem auswärtigen Interesse, was willst du denn da für Machthaber erwarten? Ja, welche, die sagen, da muss ich aber gut bedient werden dabei. Und die deshalb ein Land voller Leute haben, die sagen, das die dich auch gern machen. Und viel brauchst du dazu nicht. Bloß ein paar schlecht bezahlte Soldaten abspenstig machen und schon hast du Glück. Oder auch Pech. Aber so geht es dann dauernd dahin. Das sind Failed States dann. Oder das geholfen in deinen Überlegungen? Verantwortlich vor Ort. Ja, ich sage nicht, dass diese Figuren, die da dran sind, da nichts mit zu tun haben. Aber die sind ja das Subjekt. Gibt es in die Richtung weitere Einwände? Was du sagst, Verantwortung vor Ort und lauter Vergaser sind ja umeinander, anstatt einen Staatsstreit zu machen, machen sie auch noch Bürgerkrieg. Ist offizielles Statement, offizielle Beurteilung, ein großer Teil der Staaten da unten, durch die Gläubigerstaaten, durch die G8, IWF und Weltbank. Ganz offiziell der Standpunkt. Unoffiziell der Standpunkt, und die haben gefälligst, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und jetzt machen die genau den Widerspruch denen auf, den ich gesagt habe. Erstens, die haben sich nicht mehr zu bedienen. Zweitens, die haben eine Ordnung herzustellen. Drittens, die haben sich um ihre Leute zu kümmern, also um die Einwohner. Die machen sich nämlich zusehends als Störung bemerkbar. Und das ist ein Ansinnen, das hat sich gewaschen. Um die Leute kümmern, nicht in dem Sinn, ne, dass die jetzt endlich ein bisschen nützlich gemacht werden, was verdienen und was zu futtern haben, sondern ordnungsmäßig. Wenn sie schon so kein Geld haben, sollen sie, und jetzt sind die divergierenden Interessen der Staaten zugang, in eine Schule gehen, wo der Staat kein Geld dafür hat, kriegt er auch keins dafür. Ordentlich verwahrt werden, in ein Gesundheitswesen gehen, AIDS-mäßig betreut werden. Kaum macht ein Staat den Übergang und sagt, naja gut, dann brauchen wir einen Haufen Medikamente und so. Die sind dermaßen teuer, das können doch schon potentere Staaten wie mir gar nicht bezahlen. Kriegen sie gesagt, ja, das braucht er nicht so glauben, dass er das umsonst kriegt. Eine Riesenstreiterei, ob sie wenigstens ein paar Nahrungsprodukte machen dürfen. Also sie kriegen die ganzen Aufträge, die als Umkehrung des Versagensvorwurfs, ungefähr in dem Stil, wie du ihn gemacht hast, ihnen aufgedrungen werden, kriegen sie hingeknallt. Kriegen gleichzeitig gesagt, dass sie als Politiker dann aber gefälligst nicht in die Entwicklungshilfekasse zu greifen haben. Und daran müssen Sie sich bewähren übrigens. Das ist einer der Bewährungspunkte, die so ein HIPC-Staat für einen Schuldenerlass durchlaufen muss, 3 Jahre lang. Und jetzt wissen die Figuren gleichzeitig selber ziemlich genau, dass das ein ziemlicher Idealismus bleibt. Also muss man selber eingreifen. Das sind Übergänge, die sehen dann so aus. Was es da noch gibt, zum Beispiel an Entwicklungshilfe. Was es da noch gibt an sonstigen Zuwendungen, zum Beispiel aus Stabex und diesen Institutionen, die es gibt. Die kriegt ihr nicht mehr einfach. Sondern die sind zweckgebunden, in einen Staatshaushalt einzustellen, da ist nachzuweisen, für welchen Zweck und ob der tatsächlich auch mitgemacht wird. Um das aber überprüfen zu können, muss euer ganzer Staatshaushalt von uns kontrolliert werden. Einnahmemäßig wie ausgabemäßig. Das ist der Punkt, ihr werdet unter Kuratel gestellt. Ihr seid gar keine Souveräne mehr. Was euer Staatshaushalt ist, was mit ihm passiert, müssen wir bestimmen. Das Kuratel ist natürlich nur sehr bedingt. Die schicken denen doch nicht der ganze Staatsverwaltung hin. Sondern die machen ihn an jedem Punkt auf, pass mal auf, wo ist das Geld geblieben. Im Zweifelsfall kann man irgendwann absägen, weil er sich ein Gehalt gezahlt hat. Aber die machen denen doch keine alternative Staatsverwaltung. Das ist sowieso bloß ein Witz. Was aber bleibt, ist dieser Standpunkt, dass ihre Souveränität als solche bloß noch sehr bedingt gilt. Weil sie gleichzeitig wissen, dass sie mit der Sorte es nie im Leben hinkriegen, dass der Staat sich insofern um die Leute kümmert, dass sie nicht störend werden. Störend kommt es jetzt immer darauf an, welcher Interessent das definiert. Bei den Amis ist der Norden Nigerias am allerstörendsten, weil muslimisch und was der Geier, was der Osama Bin Laden da in den Moscheen für Finger drin hat und so weiter. Also muss da furchtbar darauf aufgepasst werden, was dort passiert. Bis hin, dass der CIA dort in den Moscheen lauschen muss, ob irgendeiner ein Böswort sagt. Die Deutschen haben ihr Problem, wo die Figuren stören. Konnte man auch jetzt vor kurzem in Zeitungen, Fernsehen und Radio studieren. Da hängen nämlich die Bimbos von da unten in unseren Zäunen in Afrika. Haben wir extra 3 Meter Dinger mit Stacheldraht und mal hinstecken, da hängen dauernd irgendwelche schwer verletzten Bimbos drauf. Die wollen zu uns rein. Das ist der Druck der afrikanischen Armut auf Europa. Für die muss man jetzt Lager in Afrika einrichten, damit sie überhaupt nicht in die Verlegenheit kommen, Asylantrag stellen und so weiter. Das ist ein europäisches Problem, wo die Staaten vor Ort dazu gezwungen werden sollen, dass da nichts passiert, dass die gar nicht erst so weit kommen. Wenn sie in unseren Zäunen hängen, schaut es so unanständig aus. Sollen sie in deren Zäunen hängen bleiben. Lauter Aufträge, die die kriegen, und bei der Frage nach den Mitteln, kriegen sie gesagt, tja, wir müssen da euer Landscheid herrichten, wie vorher. Weil sie aber wissen, dass das nur halbseiten geht, gibt es einen Übergang auf noch ganz menschenfreundliche Organisationen, die schon immer gesagt haben, wenn da die Staaten da unten gegangen ist, kommt für die Leute nichts raus. Das sind die sogenannten NGOs. Die haben jetzt mit dem letzten Beschluss ihren ganz offiziellen Platz in den staatlichen Betreuungsverhältnissen gefunden. Jetzt sage ich extra in den staatlichen. Weil der Ausgangspunkt, wo die einen offiziellen Platz gefunden hat, ist gar nicht, wie geht es den Menschen. Sondern die sind da unten sowieso zugegangen. Die haben Geldquellen, die kosten uns gar nichts. Die gehen nämlich sammeln wie die Weltmeister und so weiter. Drücken wir denen noch ein paar Millionen dazu in die Flossen. Ein Teil der Entwicklungshilfe nämlich. Der geht gar nicht mehr an die Staaten, sondern an diese NGOs. Von Kap Anamur über CARE und was es auf der Welt alles gibt. Die Christen sind ja immer ganz dicke zugang, Caritas und Miserio und was, die sind ja dicke im Geschäft. Die sollen jetzt das, was sie vorher gesagt haben, was sie müssen manchmal in so Staaten, weil es gar keine richtige staatliche Autorität gibt, am Staat vorbei sich um was kümmern. Das wird ihr offizieller Auftrag. Das nächste Stück aushebeln der Souveränität. Ihr seid jetzt quasi, oder die, sind dafür zuständig erklärt, dass eine Beschäftigung mit den Leuten stattfindet, im Sinne von halbwegs das Kochen verhindern, halbwegs ruhig halten, nicht auffällig werden, dafür sorgen, dass Seuchen nicht überschwappen, wie AIDS, dass keine Massen in spanischen Grenzzäunen in Afrika hängen und so weiter. Es ist deren Auftrag jetzt und richtig mit dem Zusatz an den Regierungen vorbei. Deshalb auch Geld an die, was vorher als Entwicklungshilfe an diese Länder geflossen ist. Ich will den ja jetzt nicht schlecht nachsagen, gleich. Aber wenn er die Zeitung mal richtig verfolgt, seitdem das so ist, gibt es eine Hilfeindustrie. Ich drücke es mal so aus. Ja, die NGOs, wollen die Brunnen oder wollen die Zäune? Oder beides? Beides. Der eine Punkt ist der Idealismus. Hat's genug Brunnen, rennen sie nicht an Zaun. Programme legen die auf, Kleinkredite und lauter so ein Zeug. Komme ich noch drauf. Aber es ist doch gut, wenn die NGOs sich um die Leute kümmern. Also, wenn sie nicht da wären, dann würden die Leute wahrscheinlich verhungern. Oder dann hätten auf jeden Fall diese schlechten Lebensumstände. Und wenn dann zum Beispiel die NGOs zum Beispiel Schulen bauen oder so, das hilft den Leuten ja schon. Wobei. Haben sie früher immer gemacht und haben sie gemusst. Ja, aber es geht ja jetzt nicht darum, das erstmal lokal zu organisieren. Also das ist doch auch der Ansatz, den ich verstanden habe von NGOs. Und auch der Vorteil, dass es nicht über die Staatszentrale geht, sondern wieder zurückstickt. Es wird jetzt als Vorteil entdeckt. Bisher war es andersrum. Die haben sich alle so genannt, NGO, Nichtregierungsorganisationen. Aus einem Grund. Weil die Staaten dort unten auf ihrer Souveränität gepocht haben. Das hieß, wenn irgendwo was angesagt ist, hilfemäßig oder sowas, wir lassen nicht Beauftragte einer fremden Souveränität in unserem Land rumfuhrwerken. Dann mussten die quasi beweisen, dass sie gar nicht in einem Regierungsauftrag unterwegs sind, sondern bloß ganz getrennt von der Regierung, wo sie herkommen, als Helfer in dem Land zugegangen sind und deswegen, ohne dass die Souveränität in Frage gestellt wird, der Staaten, mit der dortigen Regierung zusammenarbeiten können. Die haben also mit der Regierung zusammengearbeitet, wo dürfen wir hin, wo sollen wir hin, wo geht was und wo geht was nicht. Das hat sich umgedreht. Jetzt sollen sie mit der Regierung gar nicht mehr zusammenarbeiten. Zu deiner Hilfe. Ich habe nichts dagegen, dass dann da unten der eine oder andere einmal eine Schüssel Reis kriegt. Ändern an ihrer Lage. Was tut sich da? Alle füttern, sagen sie, übrigens alle NGOs, unmöglich. Schule war ein Beispiel von dir. Ganz beliebte Sache bei denen, sie sorgen für Ausbildung. Und dann? Die muss da sein. Und ohne Ausbildung, da geht auch kein ausländischer Unternehmer ins Land und baut da irgendwas auf oder so. Weil wenn er keine guten Leute da hat, also ist ja auch ein Standortvorteil sozusagen, ein Standortvorteil. Aber da geht doch keiner hin, weil keine Leute ausgebildet sind, das ist doch gar nicht der Witz. Weil das, was rauszuholen ist, wird er sowieso rausgeholt. Und für alles andere brauchst du doch noch Nigeria nicht auch noch was hinstellen. Das bisschen, was es gibt, wo man die ausnutzen kann, das wird gemacht. Das sind so Sachen wie Zulieferung zu. Noch ein paar Sohlen auf die Pumaschuhe draufpappen. Mit Kinderarbeit Fußbälle nähen. So Zwischen- und Vorproduktionen. Ausbildung, Lulu. Das lernen die Leute beim Machen. Da werden die Kinder Ledernäher, da staunst du Bauklötzer. Ausbildung ist immer etwas, was sich bezieht auf etwas wie, na, hierzulande hast du sowas, Arbeitsmarkt. Ausbildung ist bezogen auf eine funktionierende Wirtschaft, die in Bedarf an allen möglichen Qualifikationen der Leute aufmacht. Also Ausbildung hat es auch in Europa erst gegeben, wie der Kapitalismus ziemlich fertig war. Dann fiel den Staaten ein, dass er Volksbildung her muss. Übrigens eine Erfindung der SPD auch. So war der Volksschullehrer immer beim Kaiser in Verruf, dass er ein Linker ist. Das gibt es dort alles gar nicht. Die werden ausgebildet für einen Nullbedarf. Also Ausbildung führt bei denen nie dazu, dass ihre Arbeitskraft eine Einkommensquelle wird. Jetzt kriegen die NGOs, bloß um ein Stück weit zu belegen, die kriegen jetzt glatt Auflagen, soweit sie aus Europa kommen. Was haben sie festgestellt, nachdem die Massen in wie heißen die Enklaven dort, die spanischen Enklaven, nachdem die Massen Bimbos da ankommen sind? Wer kommt denn da an? Die wenigstens ein bisschen was gelernt haben, die lesen und schreiben können, irgendeine minimale Qualifikation haben, das sind die einzigen, die überhaupt wissen, man muss bloß über dieses kleine Stück Meer überkommen und man hätte sogar vielleicht ein bisschen was anzubieten, nämlich eine gewisse Qualifikation, dass man dort vielleicht Asyl kriegt. Jetzt kriegen die Klatscher zur Aufgabe gemacht, das Erste, was sie ihnen beizubiegen haben, deine Ausbildung ist übrigens keine Berechtigung dazu, hier abzuhauen und dann eventuell am Zaun zu landen. Ansonsten ist die Hilfe, wo du sagst, wenigstens das, ist das, was die NGO-Organisationen selber dazu sagen. Sie haben hier bloß zwei Sachen darauf zu sagen, Tropfenhaufen Haufen heißen Stein oder Fass ohne Boden. Klar hilft es denen, die gerade gefüttert werden. Es hilft vielleicht auch Kinder, die da mal in so einer Schule sind, aus demselben Grund, weil in der Schule wird geguckt, ob sie ab und zu mal eine Banane kriegen. Das hilft denen schon, aber es ändert an der grundlegenden Scheiße nichts. Und es ändert auch nichts daran, dass die, die sowas brauchen, ständig mehr werden. Also ein Fazit raus, ich will ja nicht bloß ein moralisches Bild von da unten malen. Die Kritiken, die da jetzt gehen, was da nicht mehr funktionieren würde, die gehen alle drauf, weil zu wenig Marktwirtschaft, weil zu wenig für den Markt, weil der Staat die Leute nicht behandelt wie welche in einem entwickelten Land, die doch eigentlich als Lohnarbeiter einen Riesenbeitrag zu einem Staatsreichtum leisten können. Das Gemeine und die Lüge an der Kritik ist, dass die Ursache hergenommen wird und behauptet wird, weil sie fehlen würde, wäre es ein Elend. Der ganze Krempel ist Resultat der Einbezug dieser Staaten in der Marktwirtschaft und der Behandlung der Leute, die dort unten leben, als ihre Existenz kann überhaupt keine andere sein, als ihr nützlicher Bezug dort drauf. Und wo welche unnütz sind, werden sie in der Marktwirtschaft so behandelt wie die da unten. Übrigens etwas, was jeder hierzulande feststellen kann, wo man ja inzwischen auch so weit ist. Agenda 2010, Hartz IV, macht hier den Leuten nicht in der Brutalität, aber der Sache noch inzwischen denselben Standpunkt auf. Wer für unnütz erklärt ist, und das ist hierzulande halt noch nicht die Mehrheit, der muss sich darauf einrichten, im Elend zu existieren. Und das Elend ist eins, was nicht weniger wird, sondern was immer elender wird. Je mehr Nutzlose nämlich, desto weniger übersieht der Staat, dass die bloß nutzlose Kost sind. Also je mehr es werden, desto mehr muss an ihnen gespart werden, desto mehr muss Elend an ihnen hergestellt werden. Dieselben Ursachen, die hierzulande die Leute so schlecht ausschauen lassen, haben in der dritten Welt und in Afrika ganz namentlich das angerichtet, wo heutzutage jeder dazu sagt, da kommen wir doch nicht zugucken, wenn so viele Kinder sterben. Nicht zugucken können, heißt bloß eins, an Weihnachten klingelt wieder die Büchse. Und dann wird kräftig zugeschaut und weitergemacht. Gerade so wie hierzulande. Das soll jetzt erstmal das Schlusswort sein, weil ich merke, einige Leute werden schon unruhig, wollen gehen. Aber da kann jetzt noch kräftig dagegen geschossen werden. Stehe allweil Rede und Antwort. Wenn es heute nicht mehr sein muss, am nächsten Montag, kann man da noch drüber weiterschreiben. Anders. Prächtig muss man nicht gleich sagen. Ja, da stehe ich auch dazu. Und zwar aus folgendem Grund. Die Sowjetunion hatte an den Ländern ein ganz anderes Interesse. Die Sowjetunion hat selber eine Ökonomie gehabt. Ich will mich jetzt nicht groß darüber auslassen, wie bescheuert die ihre Planwirtschaft organisiert haben. Jedenfalls haben sie nicht alles, was auf der Welt gibt, nur nach Kostpreis und Profit beurteilt. Das hat dazu geführt, dass die Sowjetunion überhaupt nicht in der Lage war, solche Länder als ökonomischen Nutzen zu kalkulieren. Da gab es überhaupt keine Geschäftsleute, weil die Sowjetunion die gar nicht geduldet hat, die auf der Welt rumgeguckt haben und haben gesagt, wo kann man billig einkaufen, um in der Sowjetunion teuer zu verkaufen. Wo kriegen wir ganz billigen Beitrag zu einer Kapitalakkumulation? Das hat der Staat alles in seinen bilateralen Verhältnissen im Verhältnis zu anderen Staaten aufgemacht und so weiter. Resultat war, dass die Benutzung auswärtigen Reichtums durch die Sowjetunion ökonomisch überhaupt nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen war. Sodass das verbliebene Interesse, das die Sowjetunion an solchen Ländern hatte, ein rein strategisches war. Dass diese Länder nicht Bestandteil des westlichen Blocks werden oder sogar zu einer Keimzelle, wo drumherum sich welche aus dem US-Europa-Weltmarkt lösen. Also Freundschaftsstaaten aufbauen. Natürlich Freundschaft zum Sozialismus mit einer Wirtschaft ungewiesen der Sowjetunion ist. Aber da haben sie alle Augen zugezwängt, wenn es auch nicht ganz so war. Aber von dem Standpunkt aus ist die Aussicht ein wenig andere und ein wenig menschenfreundlicher gewesen. Das waren nämlich immer Staaten, die zumindest einen Standpunkt hatten. Mein Mittel ist nicht der Ausverkauf aller Schätze nach außen, sondern mein Mittel ist mein Land und mein Volk, das aus dem im Land Existierenden was macht und dann auch für mich. Also ist das Erste, ich muss meine Leute in die Lage zu versetzen, produktiv zu sein für mich. Und sie nicht behandeln, als sie stehen im Weg. Es hätte kein Zuckerschlecken geben, aber es hätte kein Massenverhungern geben. Und es gab, solange der Sozialismus existierte, in diesen Ländern auch nie. Massensterben ist in den Ländern dann eingeführt worden über die Bürgerkriege und die Kontras, die von auswärts finanziert wurden. Oder als den Kettenhund, den der Imperialismus da unten hatte, nämlich Südafrika, direkt. Die sind dann nämlich gleich immer mal wieder mit ihrem überlegenen Militär rein und haben alles Mögliche zusammengehaut, was die sich aufgebaut haben. Die haben zum Teil Fabriken aufgemacht, um was zu produzieren, was in dem Land gebraucht wird. Da war nicht, bitteschön, welcher Kapitalist macht hier ein Geschäft? Das brauchen wir, wird vom Staat gemacht. Wisst ihr doch heutzutage, das größte Verbrechen an der Menschheit, was man machen konnte, ist der Staat, was aufmacht. Staat muss ich doch raushalten aus der Wirtschaft, hört man doch alle 14 Tage, 25 Mal. Also insofern stehe ich da dazu, das wäre was anderes gewesen für die Leute. Ja, und was sollte man ja machen, dass es sich ändert? Du meinst jetzt für Afrika? Da gibt es zwei Antworten. Im Sinne für Afrika, also wenn du bloß Afrika im Blick hast, kannst du gar nichts machen. Gibt eine zweite Antwort. Und die geht schnurstracks an meiner Diagnose lang. Wenn es dort so aussieht und wenn das Massenverrecken angesagt ist, aus dem Grund, den ich genannt habe, dass die ganze Welt dem Kriterium der Geldvermehrung und der Rentabilität von Land und Leuten unterworfen ist, und jeder, der der Rentabilität nicht genügen kann, als Wegschmeißware gilt, meine ich jetzt ernst, auch hierzulande werden die Leute schon als Wegschmeißware behandelt. Solange das gilt, geht es nicht nur den Afrikanern und sonstigen schlecht, geht es auch hier den Leuten immer schlechter. Also sollten sich die Leute auf den Standpunkt stellen, naja, nehmen wir nicht als Primat, wir tun was für Afrika, lassen sonst die Welt, wie sie ist. Sondern wenn sie das kapiert haben, müssen sie bloß sagen, wir tun was für uns. Wir lassen uns die Scheiße nicht mehr gefallen. Dann ist das Problem für Afrika gratis miterledigt. Also eine Änderung der Wirtschaftsordnung? Ja. Das Problem der Afrikaner gratis miterledigt. Wenn man den Interessen des Handwerks legt, die ganze Welt unter die Vermehrung von Geld subsumieren, dann ist das Werk in Afrika erledigt. Dann konntest du von mir aus nochmal extra was für Afrika tun, dann hätten wir auch genug übrig. Mit der Produktivität, die wir hier haben, können wir den Afrikanern so viel abgeben, dass die in 0, nix auf eigenen Beinen stehen können. Die müssen sich auch dann nimmer messen mit BMW. Die müssen bloß in die Lage versetzt werden, das zu produzieren, was sie für ein gescheites Leben brauchen. Und das sind die ziemlich schnell dabei, wenn man ihnen ein wenig hilft. Aber dem Maßstab des Geldes noch ist das ein Interesse, was nie im Leben geht. Geht schon jeder so lang nicht, könnte jeder sehen. Also in dem Sinn die doppelte Antwort. Wenn einer sagt, sonst brauchen wir auf der Welt nichts zu ändern, aber den Negern muss man ein wenig helfen, sage ich gleich, der hat keine Chance. Oder es kommt die Hilfe zustande, wie sie heutzutage zustande kommt, wie ich sie geschildert habe. Es ist dann alles. Da kann man sich dazu bequemen zu sagen, naja, wenigstens. Wenigstens kriegen dann 100.000 von 20 Millionen ab und zu mal Schüssel Reis. Wenn man damit zufrieden ist, naja, dann ist man offenbar auch mit dem hier zufrieden, wie hier mit den Leuten umgesprungen wird. Und man sagt, hier lassen sich die Leute sowas nicht mehr gefallen. Gratisgabe. Gibt es noch Nachfragen? Ergänzungen? Gut, also wie schon angekündigt, montags kann man über das und andere Themen weiter debattieren. Und am 14. wollen wir ein wenig reden über ein sehr verwandtes Thema. Gerade am Schluss ist das quasi ein bisschen mit angesprochen. Moral. Immer die Welt mit seinen unschönen Sachen betrachten und sortieren. Erstens, uch, da stimmt doch was mit meinen Idealen nicht überein, als Diagnose. Uch, da muss doch jemand was verkehrt gemacht haben. Etwas, was ich nicht gehört. Niemals auf die Frage kommen, hat es einen Grund, hat es einen notwendigen Grund. Sondern, wer war schuld? Schuld immer in der Frage, es hat jemand gegen was verstoßen. Und so weiter. Also, die Moral in der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie funktioniert, wo sie herkommt und wie sie funktioniert immer als das gute Gewissen dieser, jetzt sage ich einfach mal so, Klassengesellschaft. Ist fast ein Stück weit Fortsetzung. Elend in Afrika, ein Riesenauftrag. Oh, da muss man sich drum kümmern. Und an Weihnachten wird die Büchse gefüllt. Derselbe Mensch, der an Weihnachten in die Büchse von Miserio einen Zehner steckt, wenn du dem sagst, du, da gibt es Leute, die Alt-2-Bezieher sind, denen geht es hundeelend. Die erste Frage ist, ist er unschuldig in die Lage geraten? Der erste Verdacht ist, der wird schon selber schuld sein. Also nur als Beispiel, das wird ein wenig unser Thema sein in 14 Tagen. Gut. Dann hören wir für heute auf, wenn es sonst nichts mehr gibt.